Radio HCJB, die Stimme der Anden, Postfach 691 in Quito, Ecuador. Okay, wir sind Passion Radio. Mit Live phone in auf 6235 kHz. Wir senden für Deutschland und Europa im 48 Meter Band. Passion Radio. Hier ist Radio Damaskus, der Rundfunk der Syrischen Arabischen Republik. Pyongyang, der deutschsprachige Sender der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus. Hier ist die Stimme Griechenlands, unsere Sendung. Hier ist Radio Korea mit einer deutschsprachigen Sendung. Auf Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea, übertragen wir täglich zu fünf verschiedenen Zeiten ein 45 Minuten Programm. You're listening to the Herald of Christian Signs coming to you from Boston. This is WSHB, Cypress Creek, South Carolina, United States of America. And welcome to another transmission from the British Forces Broadcasting Service in London. Das war das Programm der Stimme der Hoffnung, ausgestrahlt über die Sender von Adventist World Radio in Foli, Italien. Uniform International. Radio Orangutan, from the Netherlands to the world. You can send your reports to Radio Orangutan, PO Box 114 in Schierenburg, Holland. That is Radio Orangutan, Post Office Box 114 in Schierenburg, Holland. Radio Orangutan, the monkey of the Netherlands. Dit is een uitzending van Radio Nederland Wereldomroep. Your Clear Channel Christian Connection Worldwide. We have for you next weekend listening to the shortwave band under the 25 meter band shortwave on 11.8 MHz by Columbia Kilo. This is Radio Wales International. Unsere Adresse in Taipei lautet die Stimme des freien China, Postfach 24-38 in Taipei, Taiwan, Republik China. Gongschlag, 12 Uhr Weltzeit. Die Deutsche Welle sendet Nachrichten. London. November. Papa, November. Papa, November. Papa, November. Sie hören den Evangeliumsrundfunk über Transworld Radio Monte Carlo. Der Sinn der Frieden und Fortschritt, die Stimme der sowjetischen öffentlichen Meinung. Delta, Foxtrot, Charlie. Charlie 37. Delta Foxtrot Charlie 37. Hier ist Radio Schweden. Hier ist Radio Beijing. Hier ist Radio Österreich International. Ihr seid eingeschaltet bei Starclub Radio auf dem 48 Meter Band. Unsere Adresse lautet SCR Postfach 22 0342 in 5600 Wuppertal 22 Bundesrepublik Deutschland. Auf der Kurzwelle 6206 kHz im 48 Meter Band. Gute Herr Radio Santana, der Kurt Kolasik hier. Deutsche Netherlands und now, Delta set of 2605, huh? That's, set of 2605. Sie hören Radio Budapest mit seiner Sendung Gruß und... This is the voice of the Mediterranean. Broadcasting from the island of Malta. International. Hier ist Schweizer Radio International im 75, 49 und 31 Meter Band für Europa und angrenzende Gebiete. This is UAE Radio in Dubai. We welcome you to our programs in our English service. We hope that you enjoy them. Radio Canada International. Hier spricht Radio Finnland Helsinki, der Auslandsdienst des Überhörfunks. Radio New Zealand International bringing you, and that ends this broadcast bulletin from Radio New Zealand News. International news and Pacific news on the hour with Radio New Zealand International. Meine Damen und Herren, Sie empfangen Interprogramm aus Prag. Wir warten noch auf das Zeitzeichen. Thank you. Yes? European Christian Radio. Box 500. No. 4341. BRUNN. Austria. Israel, Israel Edizie von Jerusalem. De Lisboa transmite em onda curta Rádio Renascença, emissora católica portuguesa. Übergabe Mission Sendestation, Radio Transmission. Leave the French language. We are beaming to Europe on 15270, 17790, and 21480 kilohertz, plus worldwide single sideband 21455 and 25950 kilohertz. Local time in Quito coming up to 4 p.m. That's the same as 2100 hours UTC. The following program is in German. Of the IRRS, the Italian Radio Relay Service. Our address, IRRS, P.O. Box 10980 in 20110, Milano, Italy. This is World International Broadcasters International Shortwave Radio Station, WINB, Red Lion, Pennsylvania, the United States of America. Εδώ Κύπρος Ράδιο, παράξιος ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία. Εκπέμπουμε στη συχνότητα 14564 και ακρόμεθα 16442 χιλιοκύκλους. Cyprus Radio, Radio Telephone Maritime Service, transmitting on 14564 kHz and listening on 16442 kHz. Muchas gracias, amable audiencia de Radio Tátira, por la atención prestada en esta noche al programa Romance Compra y Cabana, que lo sentimos con mucho cariño desde la Tasca Pisco Santa Cirne, aquí en Santa Ana, en Tátira. This is Radio Fax, 6205 kHz and 12255 kHz. Between the hours of 10 and 2 British time, Radio Fax carries programs from Radio Cal. Caminos en Fuego, de la cadena radial La Voz del Cid. This is Radio Alpha speaking. Boombox 24. 7260. Alpha, Alpha. Romeo, Uniform, Uniform, Romeo, Lima, Oscar. Holland. Once you sent me a reception report. Thanks a lot. Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Wir senden nach Europa auf 7210 kHz im 41 Meter Band. Sie hören nun die Rotkreuzwelle, unser monatliches Programm über die weltweite Tätigkeit des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes. Von 6315 kHz wird in der Pirate Freaks Broadcasting Service. Dies ist eine Testsendung. Heute hier am Sonntagvormittag. Beziehungsweise Sonntagmittag, Nachmittag. Auf den guten Tag, falls ihr jetzt eingeschaltet habt. Und bitte Sie heute einen neuen Sender. Und ganz besonders interessiert uns die Modulationsqualität. Ansonsten berichte recht herzlich willkommen. 9074 in 3501 DB Utrecht in Holland. PFBS Radio Postfach 10074 in 3501 DB Utrecht in Holland. Radio Exterior de España. At 18 hours Greenwich Mean Time, here is the news on the Voice of America. Guten Morgen, liebe Hörerfreunde. Wir senden unser Programm in deutscher Sprache nach Europa auf dem 41 Meter Band 7355 kHz und auf dem 21 Meter Band 13695 kHz. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang und Gottes Segen. Sie hören WYFR Okeechobee, Florida, USA. Thank you. Radio Televisione Italiana. Escuchando Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en la frecuencia de los 9.960 kHz, en la banda de los 31 metros. Radio Caimán se complace en presentar su programa en Cuba. Es 14 Uhr. Westfunk-Nachrichten. Ja, das ist von Nordrhein-Westfalen.